1. Der Herr sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Nimm Aaron und sein Sohn, zusammen mit den Priestergewanden, dem Salbel, einem Stier als Sündopfer, zwei Widen und einem Korb mit angesortem Brot. 3. Versammle außerdem die gesamte Gemeinde vor dem Eingang des Offenbarungszeltes. 4. Mose führte die Anweisungen des Herrn aus, woraufhin sich die Gemeinde vor dem Eingang des Offenbarungszeltes versammelte. 5. Daraufhin erklärt Mose der Gemeinde, dies ist, was der Herr zu tun befohlen hat. 6. Anschließend ließ Mose Aaron und sein Sohn vortreten und wusch seimt Wasser. 7. Danach legte o Aaron das Unterjuenden, girtet in, bekleidet in mit dem Obergewanden dem Ephod, das mit dem Deshujhorigen Gürtel festband. 8. Anschließend befestigte die Brustisch und legte die Urim und Tumim hinein. 9. Danach setzte vim den Turban auf das Haupt und befestigten dessen Vorderseite das Goldene Sternblatt, das Heilige Diadem, genau wie der Herr es Mose befohlen hat. 10. Mose nahm daraufhin das Salbel, saubte die Stiftschart und all deren befindlichen Gegenstand, im Sie zu heiligen. 11. Sprengt das all siebenmal auf den Alter und saubte in Soiel sein Gerät, ebenso das Waschbecken mit seinem Untergestel, im Sie zu weihen. 12. Anschließend goss Mose einen Teil des Salbels auf Aarons Haupt und saubte in zu heiligen. 13. Danach ließ Mose Aaron son vortreten, bekleidet seimt Untergewanden, girtet sie und setzte ihnen Kopfbedeckungen auf, wie der Herr es Mose befohlen hat. 14. Mose brach dann den Stier für das Sündopfer herbei, und Aaron soe sein Sohn legten ihr Hand auf dessen Kopf. 15. Mose schlachtete den Stier, nahm etwas Blatt und strich es mit dem Finger ringsummen die Horne des Alters, dessen zu entzünden, das restlich Blutgosse fast des Alters aus auf dies weiße Wollsauge die Sühnhandlungen und weit den Alter. 16. Danach nahm das gesamte Fett, das die Einschweid bedeckt, den Leberlappen und die bei den Nieren mit ihrem Fett, und ließ es auf dem Alter als Rauchopfer aufsteigen. 17. Den Stier Jedoch, mitsamt seinem Fell, seinem Fleisch und seinem Dung, verbrannte außerhalb des Lagers, wie der Herr es Mose befohlen hat. 18. Anschließend ließ den Widerfer das Brandopfer herbeibringen, und Aaron soe sein Sohn legten ihr Hand auf dessen Kopf. 19. Mose schlachtete den Widder und sprengt das Blut ringsummen den Alter. 20. Den Widder zerlegte in sein Einzelteil, danach ließ Mose den Kopf, die Selekten stucken das Fett auf dem Alter als Rauchopfer aufsteigen. 21. Die Einschweid und die Schenkel wusch o mit Wasser, anschließend ließ Mose den gesamten Widder auf dem Alter als Brandopfer von Waldfolligem Jerich verbrennen, als ein Feueropfer für den Herrn, genau wie dieser es Mose befohlen hat. 22. Danach ließ den zweiten Widder, den Widder der Einsetzung, herbeibringen, und Aaron soe sein Sohn legten ihr Hand auf dessen Kopf. 23. Mose schlachtete in, nahm etwas von dem Blut und strich es an Aarons Rektes Olapchen, und seinen Rekten Dormen und an sein Rekte Gross Sehe. 24. Anschließend ließ Mose Aaron son Vortreten und strich etwas von dem Blut an Rektes Olapchen, an Aaron Rekten Dormen und an ihr Rekte Gross Sehe, das restlich Blut sprengt Mose ringsummen den Alter. 25. Danach nahm das Fett, den Fettschwanz, das gesamte Fett und den Eingeweiden, den Leberlappen, die bei den Nieren mit ihrem Fett und direkte Kühl. 26. Zusatzlich nahm aus dem Korb mit angesortem Brot, der vor dem Hirnstand, einen angesorten Kuchen, einen mit all zubereiteten Brotkuchen und einen Fladen, die zu den Fettstücken und direkten Kühl legte. 27. Dann legte o all dies Aaron und seinen Sohnen in die Hand, damit sie's als Webfer vor dem Herrn darbrachten. 28. Danach nahm Moses ihnen aus den Handen und ließ es auf dem Alter über dem Brandopfer als Einsetzungsopfer von Waldfolligem Jerich verbrennen, als ein Feueropfer für den Herrn. 29. Mose nahm anschließend die Brust des Einsetzungswidders und bracht sie als Webfer vor dem Herrn dar, dieser Teil fiel Mose als sein Anteil zu, wie der Herr es ihm befohlen hat. 30. Danach nahm Mos einen Teil des Salbels und des Bluts vom Alter und sprecht es auf Aaron und sein Gewand sowie auf sein Sohn und deren Gewand, wodurch Aaron und sein Sohn samt ihren Gewanden weit. 31. Mos befahl Aaron und seinen Sohnen, cock das Fleisch vor dem Eingang des Offenbarungszeltes und estes dort zusammen mit dem Brot aus dem Korb des Einsetzungsopfers, den mir Wort befohlen, das Aaron und sein Sohn es essen sollen. 32. Was vom Fleisch und Brot übrig bleibt, must er verbrennen. 33. 7 Tage lang dürft er den Eingang des Offenbarungszeltes nicht verlassen, bis die Zeit ihr Einsetzung abgeschlossen ist, denn warin diese 7 Tage wird ihr Hand gefüllt werden. 34. Was hüt geschehen ist, hat der Herr angeordnet, für euch sooner zu erwirken. 35. 7 Tage lang must er Tag und Nacht vor dem Eingang des Offenbarungszeltes bleiben und die Anordnungen des Herrn befolgen, anden falls wird it ersterben, denn so wird es mir befohlen. 36. Aaron und sein Sohn führten als aus, was der Herr durch Mose befohlen hat.